Queridos oyentes, la redacción de Niemandsland en Contrabanda FM os da una cordial bienvenida a ese nuevo programa con mucha información, fantasía y música. Y no olvidéis, la radio es un cine en nuestra cabeza. Putin geht es einen möglichen Friedensplan für alle Menschen. Putin Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen, es ist Montag, der 16. Februar 2026. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskals. Das Lied Eddie's Radio Show von der Kölsch-Rock-Gruppe BAP von ihrem genau jetzt 25 Jahre alten Album von 2001 Aff und Zoo. mit ihrem Frontmann und Leadsänger Wolfgang Niedecken. Jetzt haben wir auf dem Programm einen Auszug aus einer Rede, die am vergangenen Samstag, dem St. Valentinstag, dem 14. Februar, in München auf dem Odeonsplatz von Frau Dr. Professor Ulrike Gerroth gehalten wurde, zum Thema Macht Frieden. Danke für den warmen Applaus, liebe Friedensbewegte, liebe Freunde, liebe Demo-Teilnehmer heute auf dem Odeonsplatz trotz Regen und Sturm. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal auf dieser Macht-Frieden-Demo sprechen zu dürfen. Nur mit einem Satz möchte ich erwähnen, wie sehr es mich, die keiner institutionalisierten Friedensgruppe angehört, traurig macht, dass es immer wieder mehrere Demos gibt, die nicht zusammengefunden haben. Dabei wäre es doch das Wichtigste, dass diejenigen, die sich für Frieden einsetzen, die Polarisierungen im eigenen Lager beenden. Da es Mode geworden ist, sich gegenseitig mit Begriffen wie Nazi oder Faschist zu bewerfen und jeder eindeutig auf der moralisch noch besseren Seite stehen will, möchte ich zu diesem Thema nur sagen, ich weiß nicht mit Sicherheit, wer Faschist ist. Wer aber die Corona-Krise nicht aufarbeiten will, der ist mit Sicherheit kein Antifaschist. Und wer den Einsatz für Frieden in einem Atemzug mit dem Kampf gegen Rechts nennt, der hat offenbar die Zeichen der Zeit auch nicht richtig verstanden. Denn historisch betrachtet war der Kampf gegen Rechts immer auch Kampf gegen Militarismus. Aber heute ist es, wenn ich mich im Land umschaue, doch gerade die sogenannte politische Mitte, von der Aufrüstungswahn und Kriegsgefahr für Deutschland und ganz Europa ausgeht. Es ist ein SPD-Verteidigungsminister, der uns kriegstüchtig machen will und dessen Porträts im Rahmen einer Fotoausstellung derzeit übergroß in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hängen, so groß, dass es an Personenkult erinnert. Es sind die Grünen, die in den letzten Jahren so laut nach Waffen geschrien haben, dass es Petra Kelly, die vor 40 Jahren hier gegen die SIKO demonstriert hat, kalt den Rücken runterlaufen würde. Es war eine grüne Außenministerin, die ausgerechnet in der UNO Russland den Krieg erklärt hat und Russland ruinieren wollte. Und es ist eine liberale Fraktionsvorsitzende im Europäischen Parlament, deren Klüngelei mit Rheinmetall und deren buchstäblich blutrünstige Kampfhundsprache sich die liberale Partei hoffentlich bald schämt. Und schließlich waren es die Linken, die im Februar letzten Jahres den Kriegskrediten, die widerrechtlich am neuen Bundestag vorbeigeschleust wurden, zugestimmt haben. Wer auch immer derzeit vor der Gefahr einer hochgerüsteten Armee in den Händen deutscher Nationalisten warnt, vor diesem Albtraum, der nicht wieder Realität werden darf, der muss benennen, wer aktuell für diesen Albtraum verantwortlich ist. Und das ist nicht die AfD. Es reicht aus, den Antrittsbrief von Christian Freuding, dem neuen Generalinspektor der Bundeswehr, zu zitieren. Der Feind wartet nicht auf unsere Fertigmeldung. Im Gefecht hat das einfache Erfolg. Unsere Ambition für das Morgen muss einhergehen mit dem Willen, den Kampf heute aufzunehmen und zu gewinnen. Kurz, Kameradschaft, militärische Exzellenz, der Wille zum Kampf und das Eintreten für unsere freiheitlichen Werte. Lieber Herr Freuding, Sie bieten in Ihrem Antrittsbrief an, mit der deutschen Bevölkerung über diese Ihre Ziele zu diskutieren. Wir, die wir hier stehen, wir sind die deutsche Bevölkerung und wir sagen Nein zu Ihrer Sprache, Nein zu diesen Zielen und Nein zu Ihrem Kampf. Der Feind existiert nur in Ihrem Kopf und wenn Sie dort abrüsten, ist Frieden möglich. Der deutsche Militarismus ist nicht rechts. Er ist leider und längst mitten in unserer Gesellschaft angekommen, vor allem in der sogenannten besseren Gesellschaft. Er ist in unseren Schulen, wo Schülern, die sich gegen Indoktrination von Militärs wehren, mit Schulverweis bedroht werden. Er ist in den Kirchen, die Hirtenbriefe und Positionspapiere verfassen, für die Dietrich Bonhoeffer sich schämen würde. Er ist in den Gewerkschaften, die der Umstellung auf eine Kriegswirtschaft zuschauen, ohne zu husten. Er ist in unseren Leitmedien, die Tag für Tag mitmachen bei NATO-Kriegspropaganda, bei einseitiger Berichterstattung, bei bleiernem Schweigen über Gaza, bei Dämonisierung von Putin und irrationalen Analysen über die Verteidigungsfähigkeit Europas. Es ist dieser neue, salonfähige Militarismus, dieser Gutmenschenmilitarismus, der mich ängstigt, gerade weil er nicht in braunen Stiefeln daherkommt. Und dieser Militarismus ist genau da, wo man lauthals gegen rechts tönt, aber lautlos bleibt, stumm und gefügig gegenüber einem Operationsplan Deutschland, der die gesamte deutsche Zivilbevölkerung wie in einer Art Hilfsarmee in Stellung für einen aberwitzigen Krieg gegen Russland bringen will. Und darum möchte ich jetzt nicht auf das eingehen, was jeden Tag durch die Gazetten gejagt wird und was Sie alle wissen, auf die bereits zusammengebrochene ukrainische Front, die künstlich am Leben erhalten wird, mit schrecklichem Blutzoll, einem Volkssturm gleich. Auf den Verrat von Friedrich Merz und Emmanuel Macron am europäischen Erbe des letzten Jahrhunderts, das da hieß, nie wieder Krieg. Auf ein Europa, das unfähig scheint, sich seiner eigenen Interessen und Pläne einer Friedensordnung mit Russland zu besinnen. Ein Europa, das den Begriff der Diplomatie vergessen und das Wort Frieden verlogen hat. Seit der Öffnung der SIKO habe ich aufmerksam zugehört. Das Wort Frieden wurde nicht einmal erwähnt. Auf den beendeten Startvertrag und den beginnenden neuen atomaren Rüstungswettlauf, auf die widersinnige Weigerung Europas, sich ohne Arroganz und Selbstgerechtigkeit der Gestaltung einer multipolaren Welt zuzuwenden. Darüber möchte ich nicht sprechen. Ich möchte kurz über die Gesellschaft sprechen, die das alles zulässt und die derzeit Feinde erfindet, innere und äußere Feinde, um ihre soziale Anomie zu kaschieren. Anomie, der Begriff stammt von Emil Durkheim, meint die Verrohung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie bezeichnet einen Zustand der Regellosigkeit, der Unverhältnismäßigkeit, der Verdrehung von Tatsachen. Und dieser Zustand ist ganz sicher erreicht, wenn neuerdings Gerichte, hier der BGH, die Sprengung der Nord Stream Pipeline gegen jede Evidenz ukrainischen Tätern zurechnet, weil niemand in der Bundesregierung den Mumm hat, die USA als Drahtzieher dieses Terroranschlages zu benennen. Gesellschaftliche Anomie macht Urteilskraft unmöglich, behindert den sachlichen Diskurs und erschwert die effektive Organisation kollektiver Interessen, zum Beispiel des Friedens. Wie soll Frieden erreicht werden, wenn Realitäten nicht zur Kenntnis genommen und Täter nicht benannt werden, wenn weggeschaut, wenn verdrängt wird? Dieser Anomie scheint die deutsche Gesellschaft verfallen zu sein und sie ist es, die den Krieg erst möglich macht, jenen Krieg, der immer erst in den Köpfen anfängt. Anomie ist die Vorstufe zu jenem Zustand einer Gesellschaft, in der alles gleich wahr und gleich falsch erscheint, in der jede Nachricht eine Meinung ist, in der die Menschen zweifeln, bis sie gar nichts mehr glauben und müde werden, zynisch, gleichgültig. Ich glaube, dass wir längst da sind. Und das ist genau, was Hannah Arendt fürchtete. Eine Gesellschaft, die aufhört zu denken, weil sie nicht mehr weiß, was real ist. Totalitarismus beginnt mit der Zerstörung der Urteilskraft und mit ihr verschwinden auch Gerechtigkeit, Moral und Würde. Und nur in einer solchen Gesellschaft ist es möglich, dass niemand in Deutschland protestiert, wenn Journalisten, die auf eine EU-Sanktionsliste geraten, und denen in einem absolut extralegalen Prozedere Bankkonten gesperrt werden und die keine Hilfsleistungen mehr annehmen dürfen, die also de facto wie im Mittelalter buchstäblich entrechtet und ausgehungert werden, während die gleiche Gesellschaft meint, wie Herr Freuding, freiheitliche Werte gegenüber Putin, dem Iran, den Chinesen oder wem auch immer verteidigen zu müssen, aber einen Völkermord in Gaza nicht benennen kann. Liebe Freunde, Mir wird schlecht angesichts dieser kognitiven Dissonanz und Doppelmoral, angesichts der Arroganz und der Selbstgerechtigkeit, in der sich der sogenannte Westen befindet, der offenbar intellektuell unfähig ist, die größte geopolitische Zäsur der neueren Geschichte zu erfassen und der sich an einen überkommenen Atlantizismus klammert, wo Emanzipation Europas die Antwort wäre. Die größte Angst habe ich persönlich vor dem europäischen Nihilismus und dem Protofaschismus, der sich aus diesem Rally Around the Flag um die sogenannten freiheitlichen Werte ergibt, die längst zur Perversion ihrer selbst geworden sind. Woher kommt dieser selbstzerstörerische Nihilismus? Kommt er, wie Margaret Mitscherlich es in ihrem berühmten Buch aus den 1950er Jahren formulierte, aus der Unfähigkeit zu trauern? Kommt er aus verdrängter Scham und Schuldbewusstsein über uns selbst, weil wir es verspielt haben? Kommt er, weil wir eine Ahnung haben, dass Europa, dieser schöne, dieser reiche, dieser eigentlich kluge Kontinent, an seinen eigenen politischen Ambitionen, nämlich ein friedliches, prosperierendes, demokratisches Europa zu bauen, kläglich gescheitert ist? Ich war gerade 4 Wochen in Indien und eines der Mantras in den Sanskrit-Meditationen, das stets wiederholt wurde, lautete: If you let go a fear, the truth will appear. If you let go a fear, the truth will appear. Welche Angst wollen wir in Europa nicht ziehen lassen, weil wir Angst vor welcher Wahrheit haben? Welcher Wahrheit wollen wir nicht ins Gesicht sehen? Dem Epstein-Skandal, der den liberalen Westen kompromittiert wie kein zweiter? Der Tatsache, dass die Weltgeschichte um uns weitergehen wird? The World Will Survive, The End of the West, ist ein Buchtitel von einem indischen Autor. Der Tatsache, dass Europa bedeutungslos geworden ist? Dass wir das europäische Friedensprojekt verraten? Dass wir der Selbstkritik nicht mehr fähig sind? Sind das die Gründe, warum wir jetzt noch einen Krieg vom Zaun brechen müssen, weil eh schon alles verloren ist? Wie sagte Rimbaud am Vorabend der Französischen Revolution: Qui ne peut pas construire, doit détruire. Wer nichts schaffen kann, muss zerstören. Ist Europa an diesem Punkt gelandet? Ich hoffe nicht. Vor ein paar Tagen wurde mir eine E-Mail der ukrainischen pazifistischen Bewegung zugespielt, in der diese sich gegen die Diskreditierung von Pazifisten durch den ukrainischen Militärgeheimdienst DIU zur Wehr setzte. Laut DIU sei es bereits die Verbreitung prorussischer Propaganda, etwa zu sagen, Russland stelle keine Bedrohung für Europa dar oder die EU und die NATO seien Aggressoren. Liebe Herren vom DIU, einige werden ja hier sein und auch jetzt mir zuhören. Nein, niemand verbreitet hier prorussische Propaganda. Niemandsland. Weit in der Champagne, im Mitsommergrün, dort, wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blühen, da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich, toter Soldat, deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt, und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genau so belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt, können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen.

Seit 2010 ist der Markt für Flaschenwasser um mehr als 70% gewachsen. Der Jahresumsatz liegt derzeit bei über 300 Milliarden Euro. Den Weltmarkt dominieren Coca-Cola, Danone, Nestlé und PepsiCo. In den USA liegt ihr Marktanteil bei über 70%. Flaschenwasser ist deutlich teurer als Leitungswasser. Das trifft vor allem einkommensschwache Haushalte. Menschen, die über kein oder lediglich ungenießbares Leitungswasser verfügen, müssen überdurchschnittlich hohe Ausgaben tragen. Laut Schätzungen würde bereits weniger als die Hälfte der weltweiten Ausgaben für Flaschenwasser reichen, um hunderten Millionen Menschen langfristig den Zugang zu sauberem Leitungswasser zu ermöglichen. Häufig sichern sich große Konzerne über langfristige Verträge einen privilegierten Zugang zu Wasserquellen, der lokalen Bevölkerungen verwehrt bleibt. Ein Beispiel ist das Departement Puy-de-Dôme in Frankreich, in der sich auch die Gemeinde Volvic befindet. Nachdem die Region im Mai 2023 eine Dürre erlebte, schränkten die Behörden die Wassernutzung ein. Die Entnahmeverbote galten jedoch nicht für den Mineralwasserkonzern Volvic, eine Tochter des Lebensmittelgiganten Danone, der seine Abfüllanlagen weiterhin mit Grundwasser beliefern durfte. Danone erzielte im selben Jahr einen Gewinn von 881 Millionen Euro und schüttete 1,2 Milliarden Euro an Dividenden aus. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen behindert die Privatisierung von Wasser nötige Fortschritte beim nachhaltigen Entwicklungsziel SDG 6, dem universellen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Jedes Jahr erleben bis zu 3 Milliarden Menschen mindestens einen Monat lang Wasserknappheit. Auch in Deutschland gerät die Wasserversorgung zunehmend unter Druck durch steigende Nachfrage und die Klimakrise. Das Frühjahr 2025 war hierzulande eines der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Bundesweit fiel im März rund ein Fünftel der normalen Regenmenge. Besonders betroffen von Trockenheit waren der Norden und der Nordosten. Eine neue Studie zeigt, dass inzwischen in 201 von 401 Landkreisen mehr Grundwasser entnommen wird, als sich durch Niederschlag nachbilden kann. Trotzdem pumpen multinationale Konzerne weiterhin große Mengen Grundwasser ab. In vielen Regionen gerät diese privatwirtschaftliche Nutzung in Konflikt mit dem öffentlichen Interesse. Im fränkischen Treuchtlingen bohrt Aldi Nord lokale Brunnen, während die Bevölkerung ihr Trinkwasser aus über 100 Kilometer Entfernung beziehen muss, mit entsprechend hohen Kosten. In Lüneburg hat der Coca-Cola-Konzern jahrelang wertvolles Tiefengrundwasser zu einem äußerst geringen Preis gefördert und als Bio-Wasser vermarktet. Proteste der Bevölkerung konnten erreichen, dass der Brunnen nun zurückgebaut wird. Und in der Brandenburger Stadt Baruth haben im Jahr 2023 die beiden Großkonzerne Red Bull und Rauch die Mineralwasserfabrik Brandenburger Urstromquelle übernommen, samt umfangreicher Grundwasserrechte. Erlaubt wird Red Bull und Rauch die Nutzung von 2,5 Millionen Kubikmetern, mehr als im Durchschnitt alle Menschen in einer deutschen Stadt mit 50.000 Einwohnern oder Einwohnerinnen zusammen verbrauchen. Den beiden Konzernen stehen in Baruth rund 92% der gesamten jährlichen Entnahmemenge zu. Für die Bevölkerung bleiben lediglich noch 8% übrig. Aktuell plant Red Bull, seine Produktion in Baruth mit einem neuen Logistikzentrum auszuweiten. Der Wasserverbrauch des Konzerns dürfte dadurch weiter steigen. Umweltverbände und Bürgerinitiativen kritisieren fehlendes öffentliches Mitspracherecht und mangelnde Transparenz. Weder die Stadt Baruth noch der Wasserversorger veröffentlichen Details zum Wasserliefervertrag mit Red Bull unter Verweis auf Geschäftsgeheimnisse. Problematisch ist der Deal auch, weil das Jahrtausende alte Grundwasser im Urstromtal, das durch Schmelzwasser von Gletschern während der letzten Eiszeit entstand, auf Basis eines Gutachtens von 2006 zur Entnahme freigegeben wurde. Heute, 20 Jahre später, zeigen rückläufige Niederschläge, Dürren und andere Folgen der Klimakrise deutlich, wie real die Gefahr von Wasserknappheit in Deutschland ist. Zahlen dazu liefert das Umweltbundesamt. Es geht davon aus, dass sich die Grundwasserneubildung in Brandenburg bis 2050 um bis zu 40% verringern könnte. Der Nutzungskonflikt in Baruth steht exemplarisch für eine zentrale Zukunftsfrage. Wie viel Wasser steht uns noch zur Verfügung und wer darf unter welchen Umständen darüber verfügen, wenn es knapp wird? Die Haltung der deutschen Bevölkerung in dieser Frage ist laut Umfragen recht eindeutig. Ein Drittel sorgt sich angesichts der zunehmenden Wasserkrise um die Wasserversorgung. Zwei Drittel fordern, dass große industrielle Verbraucher angemessen für die Nutzung dieser lebenswichtigen Ressource zahlen sollen. Weltweit treten Initiativen wie Right to Water oder die Blue Community dafür ein, dass Wasser nicht länger als Ware behandelt wird. Sie fordern seinen Schutz als öffentliches Gut, das allen Menschen in ausreichender Menge und bezahlbar zur Verfügung stehen muss. Eine gerechte Wasserpolitik in diesem Sinne erfordert klare politische Maßnahmen. Erstens braucht es mehr Transparenz über den Wasserverbrauch von Konzernen. Zweitens muss die Grundwasserentnahme deutlich stärker reguliert und besser an die natürliche Neubildung angepasst werden, insbesondere in Regionen mit Wasserstress. Und drittens müssen Konzerne zum Beispiel durch einen angepassten Wasserpreis stärker dazu verpflichtet werden, ihre Produktion wasserschonender zu gestalten. Denn nur ein umfassender und konsequent durchgesetzter Schutz und die schonende Nutzung unserer Grundwasserreserven können den natürlichen Wasserkreislauf langfristig sichern. Noch ein paar statistische Daten. Sie kontrollieren ein Drittel der Wasservorräte, nämlich die führenden Konzerne bei Flaschenwasser im Jahr 2022 nach globalem Marktanteil in Prozent. Da waren einmal Danone 12%, Coca-Cola 12%, Nestlé 5% und Tingie 4% der weltweiten Wasserressourcen. Den Rest teilten sich andere auf. Mit ihren Marken beherrschen Großkonzerne also einen rasant wachsenden Markt, der Wasser in eine Ware verwandelt. Weiter ist erstaunlich, dass weltweit 2024 2,2 Milliarden Menschen kein sicheres Trinkwasser hatten, 3,4 Milliarden keine sanitären Anlagen und 1,7 Milliarden Menschen die Möglichkeit zum Händewaschen nicht hatten. Eine Quellenangabe für alle von mir benutzten Daten zum Thema Wasserprivatisierung. Da ist zuerst einmal ein Artikel im Konzernatlas von der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Konzernatlas wird herausgegeben von dem Dachverband Kritische Aktionäre. Zum Thema Durst und Profit schreibt Inka Dewitz einen Artikel. Die Statistiken stammen aus The Global Giants of the Bottled Water Business von 2024. Dann die World Health Organization und the United Nations Children's Fund, dann Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2024-2025. 36 años Radio Contrabanda, 28 años Niemandsland. Down the levee with my head hanging low, looking for my woman, but she ain't here no more. That's why I'm crying, Mississippi heavy water blue. La la la, I'm so blue, my house got washed away, and I'm crying out long before another payday. That's why I'm crying, Mississippi heavy water blue. Yes, I'm sitting here looking at all of this mud, and my gal got washed away in the Mississippi flood. That's why I'm crying, Mississippi heavy water blue. Before much weed won't arrive. That's Mississippi heavy water blue. Well, I'm in Mississippi with mud all in my shoes, my gal in Louisiana with those high water blues. That's why I'm crying, Mississippi heavy water blue. Oh yeah. Like to say there ain't no women around here, they all got washed away. That's why I'm crying, Mississippi heavy water blues. La la la, Mississippi shaking, Louisiana sinking, the whole town's a drinking, Robert Hicks is singing. That's why I'm crying, Mississippi heavy water. Niemandslandgeschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 308. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. Y con ayuda de Dios, ¡Solidaridad! ¡Es por la España! ¡Los bravos hombres del pueblo! Die Zweite Republik. Am 14. April 1931 bildete sich das Revolutionskomitee unter der Führung des ehemals monarchistischen Politikers Niceto Alcalá Zamora. Der Katholik und Grundbesitzer aus Córdoba funktionierte es zur provisorischen Regierung der Republik um. Alcalá Zamora wurde Regierungschef und Staatsoberhaupt. Die neue Führung der Republik stand vor enormen Problemen, die tief in der spanischen Gesellschaft verwurzelt waren. Eine Landreform, eine Reform der Streitkräfte, die katalanische und die baskische Frage sowie das Verhältnis zwischen katholischer Kirche und Staat. Wenn sie eine Bürgerrepublik errichten wollte, dann musste sie obendrein die Defizite im Bildungswesen beseitigen. Nach dem Börsenkrach von 1929 an der Wall Street war die internationale Lage für diese Aufgaben gar nicht günstig. Zwar traf die Wirtschaftskrise Spanien nicht so hart wie die industriell höher entwickelten Länder, aber die Preise für die traditionellen Exportgüter des Landes wurden nahezu halbiert. Proteste wegen des sinkenden Lebensstandards und soziale Unruhen lösten in vielen Staaten Europas die Furcht aus, die russische Revolution könnte Nachahmer finden. Als Gegenreaktion waren in mehreren Ländern diktatorische oder Militärregime an die Macht gekommen. Vor diesem Hintergrund beunruhigte der Sturz der Monarchie in Spanien und die Ausrufung einer Republik die internationalen Banken außerordentlich. So stornierte die Morgan's Bank sofort einen Kredit von 60 Millionen Dollar, den sie mit der Vorgängerregierung ausgehandelt hatte. Außerdem hatte die neue Regierung auch die Folgen der wirtschaftlichen Fehler von Primo de Riveras Diktatur zu tragen, die enormen Schulden aufgrund der staatlichen Bauprojekte und den Absturz des Wertes der Peseta. Zudem waren in Erwartung höherer Steuern und einer weiteren Verschlechterung der Wirtschaftslage große Mengen Kapital ins Ausland abgeflossen. Großgrundbesitzer und Industrielle, die finanzielle Auswirkungen möglicher Sozialprogramme der Regierung fürchteten, stellten sofort ihre Investitionen ein. Ihre Befürchtungen wurden dadurch genährt, dass zwei Sozialisten Ministerposten übernahmen, Indalecio Prieto das Finanz- und Largo Caballero das Arbeitsressort. Die Regierung, eine Sechs-Parteien-Koalition, berief trotz allem die Cortes ein und arbeitete an einem Verfassungsentwurf für die Zweite Republik. Im April, Mai und Juni 1931 wurden Dekrete zur Landreform erlassen. Diese verboten den Landbesitzern, Pächtern zu kündigen oder Tagelöhner von außerhalb der eigenen Gemeinde zu beschäftigen. Bereits für die Industrie geltende Arbeitsrechte, wie der 8-Stunden-Tag, wurden auf die Landarbeiter ausgedehnt. Am 21. Mai bildete die Regierung eine Commission Technica Agraria, die ein Gesetz zur Gründung eines Instituts für die Landreform ausarbeiten sollte. Diese legte ein Programm für die Ansiedlung von 60.000 bis 75.000 Familien pro Jahr vor. Allerdings standen ihr dafür nur 50 Millionen Pesetas zur Verfügung, für diese Aufgabe eine viel zu geringe Summe. In der Woche darauf ging Kriegsminister Manuel Azaña daran, das Problem des total überdimensionierten Militärs zu lösen. Den Generälen und Offizieren bot er an, mit vollen Bezügen in die Reserve zu gehen. Er reduzierte die 16 Militärbezirke auf 8 stehende Divisionen, schaffte den Rang des Generalleutnants ab, kürzte den Militärdienst auf 1 Jahr und ordnete die Schließung der Militärakademie von Zaragoza an, die ausgerechnet von General Francisco Franco geleitet wurde. Diese Reformen brachten keinen wesentlichen Fortschritt für den Aufbau einer moderneren und effizienteren Armee. Ganz gewiss aber verärgerten sie viele Offiziere, die nun Zeit und Gelegenheit hatten, sich gegen die Republik zu verschwören. Weiter beging die Regierung den Fehler, General Sanjurjo als Chef der Guardia Civil zu behalten, einer Truppe, die für ihre brutalen Maßnahmen zur Unterdrückung berüchtigt war. Sie schuf eine neue paramilitärische Truppe mit dem unheilverkündenden Namen Guardia de Asalto, was so viel wie Angriffstruppe bedeutet. Die Asaltos wurden in der Regel in Städten und Ortschaften eingesetzt, während die Guardia Civil als Polizei auf dem Lande wirkte. Auch das Problem der Autonomie für Katalonien musste dringend gelöst werden. Es bewegte besonders rückwärtsgewandte kastilische Zentralisten, die jede Konzession an die Regionen als Gefahr für die Einheit Spaniens ansahen. In der Aprilwahl hatte die Partei der republikanischen Linken Kataloniens, eine Organisation von Mittelschichten unter Francesc Macià und Lluís Companys, den Sieg errungen. Damals hatten beide verkündet, dass eine katalanische Republik innerhalb eines föderalen Spanien gegründet werden sollte. Das stimmte allerdings nicht ganz mit dem überein, was man im Pakt von San Sebastian ausgehandelt hatte. 3 Tage später machten sich 3 Minister von Madrid nach Barcelona auf, um mit Macià und Companys zu erörtern, wie die Cortes in die Lage versetzt werden könnten, ein Autonomiestatut zu beschließen. Am 21. April wurde Macià zum Präsidenten der Generalitat de Catalunya gewählt. Bewusst verwendete man hier den Namen des katalanischen Reiches aus dem Mittelalter. Das Verhältnis zwischen der neuen säkulären Republik und der katholischen Kirche musste sich kompliziert gestalten, da das Konkordat von 1851 noch in Kraft war. Kaum 2 Wochen nach Ausrufung der Republik verurteilte Kardinal Pedro Segura, der Primas von Spanien, in einem Hirtenbrief die Absicht der neuen Regierung, Glaubensfreiheit und die Trennung von Kirche und Staat einzuführen. Der Kardinal drängte die Katholiken, bei künftigen Wahlen gegen eine Regierung zu stimmen, die nach seiner Meinung die Religion zerstören wollte. Die katholische Presse stimmte in diese Forderung ein. El Debate, Organ von Acción Católica, verteidigte die Privilegien der Kirche und ABC, die Tageszeitung der Monarchisten, unterstützte zutiefst traditionalistische Positionen. Angesichts dieser Auflehnung des Oberhauptes der spanischen Kirche ordneten die republikanischen Minister die Ausweisung von Kardinal Segura und Mateo Mujica an, dem Bischof von Vitoria. Kardinal Segura ließ sich daraufhin in Südfrankreich nieder, wo er hektische Aktivitäten entfaltete. So wies er seine Priester in Spanien an, Kircheneigentum zu verkaufen, den Erlös aber nicht in Pesetas umzutauschen. Der fanatische Mystizismus der Kirche in Spanien provozierte viele antiklerikale Reaktionen. Dazu gehörten insbesondere die Wunder, bei denen in den 30er Jahren häufig ein Roter auf der Stelle tot umfiel, weil er angeblich ein Sakrileg begangen hatte. Der Schriftsteller Ramon Sender führte den verbreiteten Vandalismus der Linken gegen Kirchen wie die Entweihung von Mumien darauf zurück, dass in der Kirche das leidenschaftliche Küssen von Knochen und Gliedern von Heiligen üblich war. Die Beatas, die schwarz gekleideten Frauen, gehorchten jeder Anweisung ihres Priesters, wie lächerlich diese auch sein mochte. In Spanien waren die meisten psychischen Störungen auf religiöse Wahnideen zurückzuführen. Selbst Nichtgläubige konnten sich dieser Atmosphäre nicht völlig entziehen. Unter Arbeitern kursierten Horrorgeschichten von Folterungen in Klöstern. Für Naturkatastrophen wurden die Jesuiten verantwortlich gemacht, sowie die Kirche, Freimaurern, Juden und Kommunisten die Schuld daran in die Schuhe schob. Am 11. Mai, zwei Wochen nach dem Erscheinen von Seguras Hirtenbrief, löste ein Zwischenfall vor einem Club der Monarchisten in Madrid schwere Unruhen aus. Dort war ein Taxifahrer verprügelt worden, weil er »Viva la República« gerufen hatte. Sofort versammelte sich eine große Menschenmenge. Das Gebäude der monarchistischen Zeitung ABC wurde in Brand gesteckt und nach ihm die Carmelita-Kirche an der Plaza de España. In den folgenden Tagen brannten Kirchen an vielen Orten. Die Unruhen breiteten sich entlang der Mittelmeerküste bis nach Andalusien aus, wo es in Alicante, Malaga, Cádiz und Sevilla zu Brandanschlägen kam. Am Ende sah sich die Regierung gegen ihren Willen gezwungen, den Ausnahmezustand zu verhängen. Die Rechte allerdings vergaß nicht die berüchtigte Bemerkung, die Azaña zugeschrieben wurde, ihm sei es lieber, wenn alle Kirchen in Spanien brannten, als dass ein einziger Republikaner zu Schaden komme. Am 3. Juni sandten die spanischen Bischöfe dem Regierungschef einen gemeinsamen Brief, in dem sie die Trennung von Kirche und Staat verurteilten und gegen die Abschaffung des Religionsunterrichts als Pflichtfach in den Schulen protestierten. Aber auch von der anderen Seite, insbesondere von der libertären Linken, baute sich Druck gegen die Regierung auf. Am 6. Juli erklärte die anarcho-syndikalistische CNT einen Streik der Beschäftigten der Telefongesellschaften im ganzen Land. Damit waren die Fernverbindungen nach Barcelona und Sevilla lahmgelegt. CNT-Mitglieder verübten außerdem Sabotageakte gegen das Telefonnetz, das die Regierung Primo de Rivera an die nordamerikanische Gesellschaft ITT verkauft hatte. Der US-Botschafter verlangte den Schutz des Netzes durch die Sicherheitskräfte und die Regierung ordnete den Einsatz von Streikbrechern an, die der UGT angehörten. Daraufhin rief die CNT einen landesweiten Streik aus. In Sevilla löste die Guardia Civil das Begräbnis eines Arbeiters auf, den ein Streikbrecher getötet hatte. Bei der anschließenden Auseinandersetzung gab es 7 Tote, darunter 3 Angehörige der Polizeitruppe. Daraufhin rief die Regierung in Madrid am 22. Juli den Kriegszustand aus. Armee und Guardia Civil, die traditionellen Garanten für Recht und Ordnung, gingen mit der gewohnten Brutalität vor. Sie setzten leichte Artillerie ein und wandten auch das Ley de Fugas an, ein Gesetz, das es gestattete, bei Fluchtversuchen in Anführungsstrichen auf Häftlinge zu schießen, auf der Flucht erschossen. Viele Opfer waren die Folge. Bald hatte man 30 Tote und 200 Verletzte zu beklagen. Dazu kamen einige 100 Festnahmen. In den Augen der spanischen Arbeiter, die so große Hoffnungen in die Republik gesetzt hatten, war diese genauso repressiv wie die Monarchie. Die CNT erklärte der Regierung den Krieg und kündigte an, sie werde sie mit einer sozialen Revolution stürzen. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 308, eine Niemandsland-Produktion 2026. Literaturangabe. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Anthony Beaver, »The Spanish Civil War«, in der Originalausgabe erschienen bei Weidenfeld & Nicholson in London. Die deutsche Ausgabe erschien 2006 im Bertelsmann Verlag München. Pasarán. 各位听众大家好，我是一名来自中国的听众。Niemandsland是一个非常棒的德语电台。 Ich grabe im Geröll mit beiden Händen, meine Finger taub, die Augen brennen. Baue mir Berge aus Schmerz und Fragen.Sollen sie mich unter sich begraben? Ich geh mit dem Hammer in zerfurchte Felsen,

Wenn NATO allein Krieg und selbstzerstörerische Aufrüstung bedeutet, dann wird es Zeit, dass wir Druck machen, dass Deutschland in Washington die Austrittsurkunde hinterlegt, forderte die BSW-Politikerin Sevin Dagdelen auf der Auftaktkundgebung des Bündnisses aus dem Stachus. Denn ohne einen Austritt aus der NATO werde Frieden und die Verteidigung des Sozialstaats nicht zu haben sein. Wir sagen, mach die US-Basen dicht, ob in Ramstein oder in Wiesbaden, ob in Grafenwöhr. Wir sagen, amigo home, so die frühere Bundestagsabgeordnete. Mit US-Außenminister Marco Rubio. Marco Rubio ist einer der Hauptverantwortlichen für die gegenwärtige verschärfte Energieblockade gegen Kuba auf der Sicherheitskonferenz. Entsprechend laut wurde auf der Demonstration das Ende der US-Blockade gegen die sozialistische Inselrepublik gefordert. Gegen den Versuch, die Bevölkerung der Insel ohne Energie auszuhungern, rege sich Widerstand auf der ganzen Welt, erklärte der Gewerkschafter Mark Ellman, der auf eine internationale Solidaritätsflotte für die belagerte Insel hinwies. An der Flotte teilnehmen will auch BSW-Politikerin Dagdelen, wie sie gegenüber Junge Welt erklärte. Auf der Sicherheitskonferenz hatte am Freitag der bulgarische Diplomat Nikolai Mladenov als designierter Vorsitzender des Gaza-Friedensrats, also als der von US-Präsident Donald Trump ernannte Kolonialverwalter, seine Vorstellungen für die Zukunft des Gazastreifens erläutert. Eine solche neue Kolonialherrschaft wurde auf der Friedenskundgebung durch Rim Hamdan vom Zusammenschluss Palästina spricht, strikt zurückgewiesen. Das völkerrechtliche Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser sei nicht verhandelbar, so die Aktivistin. Mit Blick auf den Iran erklärte Hamdan ihre Solidarität mit den Menschen, die dort gegen das repressive Regime kämpfen. Die Palästinenser würden aber niemals einen Monarchen oder eine westliche Militärintervention unterstützen, warnte sie vor einer Kaperung der Proteste durch Schah-Anhänger und Imperialisten. Die Menschen werden sich selbst befreien, so ihre Hoffnung. Die junge Palästinenserin betonte zudem Gemeinsamkeiten im Schicksal der Palästinenser und der Kurden. Auf der Kundgebung waren nebeneinander die Fahnen beider Völker zu sehen. Entsprechend war die Solidarität mit der seit Jahresbeginn von dschihadistischen Kräften der syrischen Übergangsregierung bedrängten Autonomieregion Rojava in Nordsyrien ein weiteres zentrales Thema auf der Kundgebung sowie der Demonstration, in die sich ein größerer Block von Kurden eingereiht hatte. Mit dem Oberkommandierenden der demokratischen Kräfte Syriens, SDF Maslun Abdi, und der außenpolitischen Sprecherin Ilhan Ahmed waren gleichzeitig erstmals zwei hochrangige Vertreter der Autonomieregion Rojava in Nordsyrien auf der Sicherheitskonferenz anwesend. Während mehrere hundert Kurden und internationalistische Aktivisten bereits am Freitagabend in München gegen die Anwesenheit des syrischen Außenministers Assad al-Shaibani, eines früheren Al-Qaida-Anführers, protestierten, traf die kurdische Delegation auf der Sicherheitskonferenz mit eben diesem Dschihadisten sowie US-Außenminister Marco Rubio zusammen. Bei dem als positiv eingeschätzten Treffen sei es um die Integration der Strukturen der Autonomieregion in den syrischen Staat gegangen, erklärte Abdi im Anschluss laut der kurdischen Nachrichtenagentur ANF. Wir lehnen Legitimität für die ungewählte, selbsternannte Regierung aus Dschihadisten ab, machte die Vertreterin der kurdischen Frauenbewegung, Gülistan Tolay, allerdings auf der Friedenskundgebung am Samstag deutlich, dass die Errungenschaften der Frauenrevolution in Rojava trotz solcher diplomatischer Erfolge weiterhin verteidigt werden müssten, da der Regierung in Damaskus nicht zu trauen sei. Laut wurde es, als der linke Demonstrationszug eine Kundgebung von mehreren hundert Ukrainern vor dem Opernhaus passierte, die unterstützt von der unvermeidlichen FDP-EU-Abgeordneten Marie-Agnes Strack-Zimmermann für mehr und weitreichendere Waffen wie das Taurus-System demonstrierten und immer wieder den einstigen Faschistengruß Slava Ukraini anstimmten. Eine weitere deutlich kleinere Kundgebung gegen die Münchner Kriegskonferenz mit anschließender Demonstration fand auf dem Münchner Odeonsplatz statt. Veranstalter war der Zusammenschluss Macht Frieden, dessen Wurzeln in der Szene der Corona-Maßnahmekritiker liegen. Auch auf dieser Kundgebung war das BSW mit der EU-Abgeordneten Ruth Firmenich als Rednerin vertreten, neben dem Vizevorsitzenden der bayerischen AfD Rainer Rothfuß und dem Theologen Eugen Drewermann. Rothfuß distanzierte sich auf der Kundgebung von der zuvor auf der Sicherheitskonferenz erhobenen Forderung des verteidigungspolitischen Sprechers der AfD im Bundestag, Rüdiger Lukassen, Deutschland solle die militärische Hauptlast an der Nordflanke der NATO übernehmen. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Die verschiedenen SIKO-kritischen Kundgebungen und Demonstrationen wurden zahlenmäßig bei weitem in den Schatten gestellt durch eine Massenkundgebung für einen Regime-Change im Iran, die von Anhängern des Sohnes des 1979 gestürzten Schah organisiert worden waren, Reza Pahlavi, den westliche Regierungen zum iranischen Oppositionsführer aufzubauen versuchen, ist zu Gast auf der Sicherheitskonferenz. Als Redner auf der Kundgebung erschien er allerdings nicht. Angemeldet waren von dem Verein The Munich Circle 100.000 Teilnehmer. Die Polizei zählte auf der Theresienwiese 250.000 Menschen, die aus ganz Europa angereist waren. Das Motto der Kundgebung lautete unverfänglich: Menschenrechte und Freiheit für Iran, internationale Solidarität mit dem iranischen Volk. Mit Rufen und Bildern Pahlavis machten indessen zahlreiche Exil-Iraner deutlich, dass sie die theokratische Herrschaft der Islamischen Republik durch eine erneute monarchistische Diktatur ersetzen wollen. Pahlavi selbst hat sich niemals vom blutigen Folterregime seines Vaters distanziert. Neben einem Meer von grün-weiß-roten iranischen Fahnen mit dem Löwen und der Sonne waren auch Fahnen der USA und Israels zu sehen. Beide Staaten hatten im vergangenen Sommer Luftangriffe auf Iran geflogen und drohen mit einem erneuten Krieg, was viele der Exil-Iraner in München offensichtlich begrüßen. Pahlavi hatte auf der Sicherheitskonferenz selbst eine militärische Intervention gefordert und als humanitäre Intervention bezeichnet. Separatistische Fahnen und Slogans hatten die Kundgebungsveranstalter untersagt. Das bezog sich auf die Kurden und andere ethnische Minderheiten des Iran, deren Autonomie wünschen die persisch-chauvinistischen Monarchisten ebenso feindlich gegenüberstehen, wie sie die iranischen Linken hassen. Es erscheint als Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet auf der Theresienwiese, auf der im November 1918 revolutionäre Arbeiter, Bauern und Soldaten den bayerischen König gestürzt hatten, nun Hunderttausende für die Rückkehr eines Monarchen im Iran demonstrieren. Ich verlas einen Artikel von Herrn Nick Brauns. München erschienen am 14.02. um 20 Uhr in der Jungen Welt. Bleiben wir beim Thema internationale Politik. Unblock Kuba heißt die Kampagne. Kuba im Würgegriff. Mexiko liefert humanitäre Güter. Internationale Flottille startet Richtung Karibik. UN-Berichterstatter verurteilen Zwangsmaßnahmen. Es gibt einen bundesweiten Aktionstag, den gab es am vergangenen Sonnabend. Während das Trump-Regime weiter versucht, Kubas Wirtschaft gnadenlos zu erdrosseln, um die Bevölkerung durch Mangel zu zermürben, wächst weltweit die politische und materielle Unterstützung für die Inselrepublik. Erste Hilfslieferungen aus Kuba haben Havanna erreicht. Russland stellt Rohöl- und Treibstofflieferungen in Aussicht. Zudem kündigte eine internationale Flottille mit dem Namen Nuestra America an, Kurs auf Kuba zu nehmen, um humanitäre Hilfe zu bringen und die US-Blockade zu durchbrechen. Musik. Wir bereiten uns darauf vor, nach Kuba zu segeln, aus demselben Grund, aus dem wir mit einer Flottille nach Gaza gereist sind, die Blockade zu durchbrechen, Lebensmittel und Medikamente zu bringen und zu zeigen, dass Solidarität jede Grenze und jedes Meer überwinden kann, erklärte David Adler, einer der Organisatoren. Wenn Regierungen kollektive Bestrafungen verhängen, hat die einfache Bevölkerung die Verantwortung zu handeln, betonte der Aktivist, der sich als US-amerikanischer Jude bereits der Gaza-Flottille angeschlossen hatte. Die für März geplante Seemission Nuestra America, unser Amerika, benannt nach dem Essay des kubanischen Nationalhelden José Martí, wird von einer Koalition sozialer Bewegungen, Gewerkschaften und Hilfsorganisationen getragen. Ihr Ziel ist es, dringend benötigte Versorgungsgüter in kubanische Gemeinden zu bringen, die unter akuter Knappheit leiden. Die Organisatoren verweisen auf die sich rasch zuspitzende Lage infolge der US-Zwangsmaßnahmen. Treibstoffimporte seien blockiert, Flugverbindungen lahmgelegt und das ganze Land zu Energiespar- und Notstandsmaßnahmen gezwungen worden. Die Folgen zeigten sich in leeren Apotheken, stillstehendem Verkehr und Haushalten ohne Strom. Die US-Sanktionen wirkten oft tödlich für Neugeborene bis zu alten und kranken Menschen. Thiago Avila, Initiator der Gaza-Flottille, betonte: Indem wir die US-Blockade durchbrechen, senden wir auch die Botschaft, dass das kubanische Volk nicht alleine ist. Unterstützt wird die Initiative unter anderem vom britischen Politiker Jeremy Corbyn, der US-Abgeordneten Rashida Tlaib und der ehemaligen Bürgermeisterin von Barcelona, Frau Ada Colau. Auch Staaten leisten Hilfe. Bereits am Donnerstag legten zwei Schiffe der mexikanischen Marine im Hafen von Havanna an. Die Papaloapan und die Isla Holbox transportierten insgesamt 814 Tonnen Hygieneprodukte und Lebensmittel, darunter Reis, Bohnen, Fleisch, Pflanzenöl und Milchpulver. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum sagte weitere Lieferungen zu und bot an, als Vermittlerin zwischen Washington und Havanna zu fungieren. Zudem will ihre Regierung bessere Voraussetzungen schaffen, damit Bürger und Solidaritätsgruppen ihre Spenden unkompliziert auf den Weg bringen können. Soziale Organisationen starteten die Kampagne von Volk zu Volk, beenden wir die Blockade, bei der von diesem Sonnabend an eine Woche lang auf dem Nationalplatz Zócalo in Mexiko-Stadt Hilfsgüter abgegeben werden können. Russland stellt ebenfalls Unterstützung bereit. Der stellvertretende russische Außenminister Sergei Ryabkov erklärte am Freitag gegenüber der Agentur TASS: Wir stehen natürlich solidarisch an der Seite Kubas und werden das Land unterstützen, unter anderem durch materielle Lieferungen. Diese Unterstützung ist bereits im Gange. Auch wenn es keine unmittelbaren Aussichten auf koordinierte Maßnahmen innerhalb des BRICS-Bündnisses gäbe, blieben verschiedene Optionen offen. Vorerst setzen wir unsere Unterstützung auf individueller Basis fort, erklärte Ryabkov und warnte, die USA werden nicht zögern, alle illegalen Mittel einzusetzen, um Kuba zu schaden. Scharfe Kritik kam von den Vereinten Nationen. In Genf bezeichneten mehrere UN-Sonderberichterstatter das Vorgehen der Trump-Regierung am Donnerstag als schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht. Kuba erlebe aufgrund der einseitigen Zwangsmaßnahmen Stromausfälle von mehr als 20 Stunden, was die Kühlung von Lebensmitteln beeinträchtigt und zu Gesundheitskrisen führt, prangerten sie an. Treibstoff sei unverzichtbar für die Stromerzeugung, die Wasser- und Abwassersysteme, Krankenhäuser, den Verkehr und die Lebensmittelproduktion, um nur einige Bereiche zu nennen. Thema Kultur. Die 76. Berlinale hat in Berlin natürlich begonnen, eines der größten Filmfestivals der Welt. Es ist die zweite Berlinale unter der Leitung von Tricia Tuttle. Und dieses Jahr gibt es wirklich Ärger. Es geht um einen Richtungswechsel. Das Ganze begann mit einer Ankündigung der indischen Schriftstellerin und Drehbuchautorin Arundhati Roy, die sagte ihre Teilnahme an der Berlinale, nämlich mit folgender am Freitag im indischen Newsportal The Wire veröffentlichten Begründung ab. Ich verlese einmal. In Which Annie Gives It Those Ones, ein skurriler Film, den ich vor 38 Jahren geschrieben habe, wurde ausgewählt, um im Rahmen der Sektion Klassiker bei der Berlinale 2026 gezeigt zu werden. Das hatte für mich etwas Schönes und Wunderbares, obwohl mich die Haltung der deutschen Regierung und verschiedener deutscher Kulturinstitutionen zu Palästina zutiefst beunruhigt hat, habe ich immer politische Solidarität erfahren, wenn ich vor deutschem Publikum über meine Ansichten zum Völkermord in Gaza gesprochen habe. Das hat es mir ermöglicht, über einen Besuch der Vorführung von Annie auf der Berlinale nachzudenken. Heute Morgen habe ich, wie Millionen Menschen auf der ganzen Welt, die unverschämten Äußerungen der Mitglieder der Jury der Berliner Filmfestspiele gehört, als sie gebeten wurden, sich zum Völkermord in Gaza zu äußern. Zu hören, dass Kunst nicht politisch sein sollte, ist schockierend. Damit wird eine Diskussion über ein Verbrechen gegen die Menschheit unterbunden, obwohl es sich gerade in Echtzeit vor unseren Augen abspielt. In einer Zeit, in der Künstler, Schriftsteller und Filmemacher alles in ihrer Macht Stehende tun sollten, um es zu stoppen. Lassen Sie mich das klar sagen, so fährt Frau Roy fort. Was in Gaza geschehen ist und weiterhin geschieht, ist ein Völkermord an den Palästinensern durch den Staat Israel. Er wird von den Regierungen der Vereinigten Staaten und Deutschlands sowie mehreren anderen Ländern in Europa unterstützt und finanziert, was sie zu Mittätern dieses Verbrechens macht. Wenn die größten Filmemacher, unter ihnen Wim Wenders, und Künstler unserer Zeit nicht aufstehen und dies sagen können, sollten sie wissen, dass die Geschichte über sie richten wird. Ich bin schockiert und empört. Mit tiefstem Bedauern muss ich sagen, dass ich nicht an der Berlinale teilnehmen werde. Arundhati Roy, 13. Februar 2026. In der Taz vom Samstag, dem 14. Februar, steht dazu Folgendes. Als der Regisseur Wim Wenders vor 40 Jahren seinen Klassiker Der Himmel über Berlin drehte, bot der Potsdamer Platz eine würdige Kulisse. Die Brache, voll Sand und viel freier Fläche, ließ Raum für Fantasie. Von der späteren Bebauung kündigte sich noch nichts an. Wenn Wenders jetzt als Jurypräsident für den Wettbewerb der 76. Internationalen Filmfestspiele von Berlin an diesen Ort kommt, gibt es allerdings dank Bildern wie seinen die Erinnerung an die Offenheit von einst. Inmitten der freudlosen Büro- und Shopping-Center-Architektur muss man sich schon ein bisschen anstrengen, wenn man dem Platz etwas abgewinnen möchte. Als Zentrum der Berlinale kann man ihn ohnehin nur noch eingeschränkt bezeichnen. Immerhin bleibt dem Festival, bis auf Weiteres, der Berlinale Palast für seine Wettbewerbspremieren. Dessen Vertrag drohte auszulaufen. Inzwischen wurde er zunächst noch einmal um 2 Jahre verlängert. Das Filmhaus am Platz ist hingegen Geschichte. Allein der Schriftzug an der Fassade erinnert an den früheren Mieter. Neben der Deutschen Kinemathek und der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin zog aus dem Gebäude auch das Kino Arsenal aus. Dessen Berlinale-Programm, die Nebenreihe Forum, läuft jetzt im 5 Kilometer entfernt gelegenen Silent Green, wo das Arsenal-Kino seine neuen Räume hat. Der eigentliche Kinosaal auf dem Areal soll jedoch erst im Frühling fertig werden. Auch für die Intendantin Trisha Tuttle, die die Berlinale eröffnet hat, zum 2. Mal unter ihrer Leitung, dürfte sich das Filmfestival wie eine Baustelle präsentieren. Das Kino im Allgemeinen sieht sich weiter durch schwindendes Publikum bedroht. Online-Angebote wie Streaming-Dienste haben sich längst als komfortable Alternative etabliert. Daher muss sich die Berlinale verstärkt als Institution behaupten, die Filme vorstellt, damit diese anschließend ihren Weg ins Kino finden. Die Berlinale muss zudem dazu beitragen, das Interesse am Kino unter Heranwachsenden zu fördern. Seit bald 50 Jahren tut sie das unter dem Titel Generation mit Filmen für Kinder und Jugendliche. Hinzu kommt neuerdings das Angebot Cine 25, Cine 25. Im Ticketshop der Berlinale können sich junge Menschen von 18 bis 25 anmelden, um Karten zum reduzierten Preis von 6 Euro zu kaufen. Im Programm berücksichtigt die Berlinale ihre nachwachsenden Besucher zum Beispiel mit Filmen wie The Moment von Aidan Samiri, einer Mockumentary, mithin einem fiktionalen Dokumentarfilm, in dem der britische Popstar Charlie XCX den Rummel um ihr Erfolgsalbum Brat aus dem Jahr 2024 selbstironisch inszeniert. Ähnlich öffentlichkeitswirksame Filme finden sich im Programm im Übrigen bloß vereinzelt. Große Namen sind jedoch auch wichtig, um zum Beispiel neben dem örtlichen Berlinale Publikum ausreichend internationale Presse anzuziehen. Die Berlinale steht schließlich mit den Filmfestivals von Cannes und Venedig an der Spitze der sogenannten A-Festivals mit internationalem Wettbewerb. In diesem Jahr muss man bei den Kandidaten aber schon sehr nach klingenden Namen suchen. Unter den deutschen Regisseuren im Wettbewerb ist Ilkka Katak, dank der Oscar-Nominierung für seinen Film Das Lehrerzimmer von 2023 über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt geworden. Jetzt kann man sich auf sein Drama Gelbe Briefe freuen. Einige internationale Bekanntheit hat ebenfalls der Regisseur Karim Anouz, dessen Filme bisher oft in Cannes liefen, zuletzt vor 2 Jahren der queere Thriller Motel Destino. Der Film Rosebush Pruning, ein Remake von Marco Bellocchios italienischem Klassiker mit der Faust in der Tasche, mit dem Anouz jetzt in Berlin für den Goldenen Bären antritt, soll in Cannes allerdings abgelehnt worden sein, wie Branchenreporter schreiben. Das spricht alles nicht gegen diese Filme, doch deutet es darauf hin, dass die Berlinale mehr und mehr um ihren Ruf kämpfen muss. Da überrascht es, dass Trisha Tuttle mit Aussagen wie dieser an die Öffentlichkeit getreten ist. Wer hier nichts zum Lieben findet, liebt das Kino nicht. Diese Worte sprach Tuttle nicht bloß bei der Pressekonferenz im Januar. Sie stehen auch als Zitat auf der Berlinale-Seite als Geleit zum Wettbewerb. Damit tut Tuttle weder sich noch der Berlinale einen Gefallen. In einer seltsamen Bringschuldumkehr sagt das Festival seinen potenziellen Besuchern auf diesem Wege eben nicht, wie man eigentlich erwarten würde. Liebe Berlinale-Fans, wir haben auch dieses Jahr wieder alles daran gesetzt, euch ein tolles Festivalprogramm zu bieten. Stattdessen landet das Publikum, sobald es sich auf den Kinosessel niederlässt, auf einer Art Prüfstuhl mit der realistischen Gefahr durchzufallen. Die Botschaft lautet in etwa, also, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, seid ihr unserer Mühe nicht wert. Seine zahlenden Kunden umwerben geht anders. Und auch die Presse dürfte sich dadurch wenig vorteilhaft adressiert fühlen. Filmkritik ist hoffentlich kein Akklamationsbetrieb, dessen Zweck im Bejubeln des Gesehenen besteht. So aber stellt diese kategorische Ansage der Berlinale auch bei Journalisten die Liebe zum Kino erst einmal in Frage, statt sie wohlwollend vorauszusetzen. Muss sich, wer zu kritisch schreibt, am Ende vorwerfen lassen, dem Gegenstand seines Interesses nicht genug gewogen zu sein? Wer weiß, vielleicht wünschen sich ja selbst alte Grandler insgeheim von dem, was sie sehen, positiv überrascht zu werden. Die Berlinale, so urteilt die Taz weiter, hat daher allen Grund, die Umbauarbeiten in eigener Sache streng im Blick zu behalten. Behauptete Größe genügt im Zweifel nicht. Sie muss sich auch an der Realität messen lassen. Oder man muss irgendwann akzeptieren, dass man vor allem ein Publikumsfestival ist. Bis dahin bleibt zu hoffen, dass es die kommenden 11 Tage genug zum Lieben geben wird. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Bleibt denn heutzutage niemand mehr an einem Ort? Ach, wäre das schön, hört ich von dir mal ein Wort. Es hilft nichts, du bist fort, du bist bald so weit. Früher rief ich nach dir und du warst da. Wieder bei dir zu sein, wär schön, das ist klar, so wie es damals war, aber du bist weit, so weit. So wird's wieder nur ein Lied übers Reisen. Mir fällt wirklich nicht viel Neues ein. fährt denn heutzutage niemand mehr an einem Ort? Ach, wäre das schön, hört ich von dir mal ein Wort. Es hilft nichts, du bist fort. Lehn mich zurück, mach die Augen zu. Irgendwann will ich schon wieder heimfahren. Aber vorher gibt's noch viel zu tun. Stolen people on stolen land. Today and tomorrow, and yesterday too. The flowers are dying, like all things do. Der Historiker Gerald Horn über das Erbe des Siedlerkolonialismus in den USA und den Widerstand von Schwarzen und Indigenen. Das Interview führte John Lütten. I fuss with my hair. And I fight blood feud. Die Geschichte der USA ist nicht nur die Geschichte von Kolonisierung, Sklaverei und Massenmord an den indigenen Völkern. Sie ist auch die Geschichte des Kampfes gegen Rassismus, Unterdrückung und Vertreibung. Um sie wirklich verstehen zu können, müsse man in die Zeit vor der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten zurückschauen, meint der Historiker Gerald Horn von der Universität Houston, der intensiv zum Kolonialismus in Amerika sowie zum Weißsein als Identifikationsmodell geforscht und publiziert hat. Melodie und Rhythmus sprach mit Gerald Horn über die Genese der Ideologie weißer Überlegenheit, über Widerstandsbewegungen der Schwarzen und Native Americans und den Mythos vom Verschwinden indigener Kultur. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next. In ihrem Buch The Apocalypse of Settler Colonialism findet sich die These, das 17. Jahrhundert sei besonders aufschlussreich, um den Rassismus und die weiße Dominanz in den USA zu verstehen. Warum ist es so bedeutsam? Antwort. In dieser Zeit wurde materiell und ideologisch der Grundstein für die weiße Vorherrschaft gelegt, die die USA bis heute prägt. Einige Elemente des Weißseins als paneuropäischen und auf Eroberung gerichteten Projekts reichen zwar bis zu den Kreuzzügen zurück, damals religiös unterlegt und gegen die Muslime gerichtet. Das Besondere des 17. Jahrhunderts ist aber, dass das Kolonialsystem und der Sklavenhandel mit dem Siedlerkolonialismus in Amerika sowie der Errichtung des Commonwealth unter Oliver Cromwell eine neue Qualität erreichten. Ein historischer Markstein dieser Entwicklung waren etwa die Eroberung Jamaikas im Jahr 1655 und der anschließende Zuckerboom. Mit dem Anbau und Verkauf von Zucker erwirtschafteten die Briten gigantische Profite, die dazu beitrugen, das blutige Fundament des modernen Kapitalismus zu errichten und ebenso die Sklaverei massiv auszubauen. Fortan wurden unzählige Afrikaner in die Kolonien verschleppt, was wiederum den Siedlerkolonialismus befeuerte. All the pretty maids and all the old queens. All the old queens. Eine Entwicklung, die auch den Begriff des Weißseins prägt. Genau, anders als zur Zeit der spanischen Reconquista, als die weiße Identität vor allem im Katholizismus, also auf der Religion, gründete, wurde sie nun rassig verstanden. Die Sklaven wurden rassifiziert und entmenschlicht. Deshalb musste die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten später betonen, dass alle Menschen gleich erschaffen sind. Der rassistische Begriff des Weißseins war der Überbau des Kolonialismus. Er hatte aber zugleich die Funktion, die Europäer diverser Länder, die sich zuweilen untereinander heftig bekriegt hatten, gegenüber den Sklaven zu einen und die Übersiedlung in die Kolonien zum aufklärerischen Akt zu stilisieren. Dieser Prozess lässt sich also nicht bloß auf Rassismus reduzieren, wie es viele US-Linke meinen, sondern im Kern ging es um die Aneignung unbezahlter Sklavenarbeit. Das Ganze hatte ökonomische Gründe und war mit der Klassenfrage verbunden. Chopin's Preludes I contain multitudes. Gleichzeitig wurden die indigenen Völker Amerikas brutal vertrieben und ihres Landes beraubt. Folgte aus der gemeinsamen Unterdrückungserfahrung auch ein gemeinsamer Widerstand von Schwarzen und Indianern? Ja und nein, es gab gemeinsame Aufstände. Florida spielte dabei eine große Rolle. Hier fanden zwischen 1819 und den 1850er Jahren blutige Kämpfe statt, in denen sich Sklaven beispielsweise gemeinsam mit dem Volk der Seminolen gegen ihre Unterdrücker auflehnten. Es gab aber auch Indigene, die ins Lager der Siedler wechselten. Teile des Volkes der Cherokee etwa, die Christen wurden, weiße Frauen heirateten und selber Sklaven hielten. To the world and the world came. Später im Bürgerkrieg kämpften einige für die Südstaaten, der Cherokee-Anführer Stand Waite sogar als Brigadegeneral. Die Spannungen zwischen Cherokee und vormals versklavten Afrikanern sind bis heute nicht vergessen. Bei den jüngsten Protesten erinnerten fortschrittliche Demonstranten aber auch an die gemeinsame Unterdrückungsgeschichte. Die Parole Stolen People on Stolen Land macht sie deutlich. Generell tun sich der Indigene und der schwarze Widerstand heute wieder mehr zusammen. Das drückt sich in gemeinsamen Kundgebungen gegen die Statuen alter Kolonialherren aus, aber auch in der Forderung nach Reparationszahlungen für schwarze und indianische Communities. Die Unterdrückungsgeschichte der Schwarzen wird auf vielfältige Weise kulturell aufgearbeitet, beispielsweise im Blues und Jazz. Später wurde sie von der Kulturindustrie schamlos vereinnahmt, vermarktet und ausgebeutet. Aber schwarze Künstler waren immerhin auf nahezu allen Ebenen öffentlich wahrnehmbar. Indigene scheinen jedoch aus der US-amerikanischen Kultur quasi verschwunden zu sein. Ein richtiger Eindruck? Nein, das ist ein Mythos und ein ideologisches Erbe des Siedlerkolonialismus, der die Indigenen und ihre Kultur für verschwunden erklärte, um ihre Vertreibung und Enteignung zu legitimieren. Mit dem Effekt, dass indigene Künstler nicht mehr sichtbar waren. Verstärkt wurde das dadurch, dass der indianischen Kultur oftmals der Stempel schwarz aufgedrückt wurde oder sie einfach der schwarzen Kultur zugerechnet wurde, wenn beides zusammenkam. Doch es gab und gibt bis heute jede Menge indigener Kulturschaffender. Zum Beispiel Jimi Hendrix, dessen Großmutter den Cherokee angehörte, oder die Rockband Redbone, die aus Musikern indianischer Abstammung bestand und in den 1970ern international erfolgreich war. Sie schrieb sogar Songs über die Proteste indigener Aktivisten. Es gibt auch eine Menge Filme, die von indianischen Regisseuren stammen. Smoke Signals etwa war die Verfilmung einer Kurzgeschichte des Schriftstellers Sherman Alexie und wurde zum Klassiker. Auch heute gibt es indianische Schriftsteller, beispielsweise Tommy Orange. You never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance. Generell scheint das Kino eine Kultursphäre zu sein, in der Indigene prominent vorkommen. In alten Western werden die Indianer als gefährliche Rothäute dämonisiert. Ab den 1970er Jahren behandelten Filme wie Das Wiegenlied vom Totschlag oder Little Big Man aber auch endlich den Völkermord an ihnen. There's nothing to hold. Open your mouth. Ja, in einem frühen Western gibt es eine vielsagende Szene, in der John Wayne einem toten Indianer nochmals in den Kopf schießt, weil er findet, der Wilde sei noch nicht tot genug. Dass sich das in den 70er Jahren änderte, hat mehrere Gründe. Die Befreiungsbewegungen in Afrika und Asien, wie auch das sozialistische Lager, setzten die USA unter politischen Druck und verschafften jenen Aufwind, der die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und die Organisierung der Unterdrückten anstieß. Vor diesem Hintergrund wurde zum Beispiel das American Indian Movement, AIM, gegründet, das für spektakuläre Aktionen sorgte. 1969 besetzten AIM-Aktivisten und linke Unterstützer die Gefängnisinsel Alcatraz. 1973 organisierten sie eine bewaffnete Besetzung von Wounded Knee in South Dakota, wo 1890 ein Massaker der US-Kavallerie an Miniconjou, Lakota, Sioux-Indianern stattgefunden hatte. Das alles fand seinen Niederschlag in der Filmkultur und brachte Werke wie die von Ihnen genannten hervor. Als Marlon Brando 1973 einen Oscar überreicht werden sollte, schickte er die AIM-Aktivistin Sachin Littlefeather zur Verleihung, die bei dem Festakt auf die Wounded Knee-Besetzung aufmerksam machte. Zeitgleich waren die Hippie-Bewegung und eine alternative Szene entstanden, deren Anhänger von der indianischen Kultur fasziniert waren und vieles übernahmen. Federschmuck, Gesichtsbemalungen, Naturdrogen. War das ein Ausdruck von Solidarität oder nur romantisierende Folklore? Schwer zu sagen. Sicher wird die Aufwertung indianischer Symbolik durch die Hippies zu dem gesellschaftlichen Klima beigetragen haben, in dem auch die Interessen der Indigenen stärker repräsentiert wurden. Ich denke aber, Vertreter der indigenen Bewegung haben darin nur schwer eine echte Würdigung ihrer Kultur erkennen können. Ihre Aktionen erfuhren zwar aus den Reihen der Hippies und alternativen Unterstützung, doch letztendlich blieb die Huldigung indianischer Kultur symbolisch. You. Hippies konsumierten vielleicht dieselben meskalinhaltigen Peyote-Kakteen wie Indianer. Doch die Forderungen der Indigenen nach Reparationszahlungen oder Entschädigungen für ihre Enteignung unterstützen sie nicht. Someone alive, someone I've never seen. You know what I mean, you know exactly what I mean. Gerald Horn, Ihr Buch endet mit einem Appell, den Sie vor allem an Indigene richten. Statt mit liberalen Bürgerrechtsorganisationen über die Rechte von Faschisten zu diskutieren, sollten sich progressive Kräfte heute lieber um neue Bündnispartner in Beijing, Moskau, Havanna bemühen. Welche Perspektive könnte das für Sie haben? Ich denke, wenn fortschrittliche Bewegungen in den USA eine Chance bekommen wollen, müssen sie Druck auf die Regierung und das Kapital aufbauen. Und das geht vor allem international, mit einem antiimperialistischen Bündnis gegen den US-Imperialismus. Ebenso braucht es aber neue Formen der Organisierung, die sie dauerhaft widerstands- und mobilisierungsfähig machen. Die Orientierung auf dezentrale Strategien halte ich eher für hinderlich. Sie ist nicht zuletzt das Ergebnis der antikommunistischen Kampagnen der Roten Angst, Red Scare, die auch die Linke beeinflusst haben. Auch wenn wir, wie ich meine, gerade düsteren Zeiten entgegengehen, schauen wir mal, was die Umbrüche der kommenden Jahre an Möglichkeiten eröffnen. Wow. No place to turn, no place at all. I pick a number between a one and two and I ask myself, what would Julius say? Ich verlasse den Text Stolen People on Stolen Land, ein Interview mit dem US-Historiker Gerald Horn über das Erbe des Siedlerkolonialismus in den USA und den Widerstand von Schwarzen und Indigenen. Das Interview wurde veröffentlicht in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, erstes Quartal 2021. I see you, baby, on Judgment Day. After midnight. If you still wanna meet, I'll be at the Black Horse Tavern on Armageddon Street. two doors down, not that far to walk. I'll hear your footsteps, you won't have to knock. I'll bring someone alive, balance the scales. I'm not gonna get involved in the insignificant details. Bienvenidos, bienvenidas al año 2026. 36 años Radio Contrabanda, 28 años Niemandsland. Ohne dich, da ist diese Welt so dunkel, so öde und leer. Ohne dich, da sehnt sich mein Herz nach dir. Du fehlst mir sehr, oh Darling, bist du nicht bei mir, dann bin ich ja so alles wieder so schön. Vorbei ist dann das Sehnen, wenn wir in die Augen uns sehen. Siehst du Freuden, Tränen, oh Darling. Ohne dich, oh glaube es mir, könnte ich niemals im Leben mehr sein. Ohne dich, da bin ich ja so allein, oh, so allein. Ja, du bist das Leben für mich, denn ich lieb dich viel zu sehr, darum, dass du nie vor mir gehst. Jeder Tag ist ein Scherz, ja, so schön. Die Barcelona Nachrichten für die Wochen vom 16. Februar bis zum 2. März 2026 im Niemandsland. Proteste und Independentismo. Das Chaos im öffentlichen Bahnverkehr bei den sogenannten Rodalies de Renfe entfacht wieder das Separatistenfeuer. Das katalanische Separatistenlager versammelte am vergangenen Samstag, dem 7. Februar, ca. 8.000 Demonstranten, die den spanischen Staat direkt als verantwortlich für die andauernden Zugausfälle, Pannen und Unfälle bei den Nahverkehrs- und Regionalzügen in Katalonien verantwortlich machen. Am Nachmittag desselben Samstags gab es dann eine zweite Demonstration der Plataforma, Bürgerinitiativen, für die öffentlichen Verkehrsmittel. Auch sie protestierten heftig gegen die Zustände auf Spaniens und Kataloniens Schienen. Es waren hier ca. 3000 Protestierende. Die große Losung der Separatisten lautete indes Schluss. Einzige Lösung, Unabhängigkeit von Spanien. Treu ihrem Glauben, dass alle Probleme dieses Landes nur mit einer einzigen Lösung, und die ist die Loslösung von Spanien, zu regeln seien, riefen die Protestierer Fora Renfe, Renfe weg. Angeführt von den Ideologen des ANC erklärte ihr Präsident Lluís Llach: Wir sehen diese Demo voller Befriedigung. Sie ist ein klares Zeichen dafür, dass wir die Demütigungen satt haben, die uns durch die kolonialen Strukturen Spaniens aufgezwungen werden. Katalonien sei mit 25 Milliarden Euro unterfinanziert, so Herr Jordi Domingo, der ist Präsident des Consejo de la República, der zweiten großen Organisation des katalanischen Independentismo. Das alte Schlagwort von Spanien bestiehlt uns lebt hier wieder auf. Vermummte Jugendliche verbrannten auf der Plaza Urquinaona eine spanische Fahne. Die Rufe lauteten Spanien raus, Spanien raus. andere Nachmittagsdemo, zu der ca. 150 Organisationen und die großen Gewerkschaften aufgerufen hatten, prangerte die chaotischen Zustände im Zugverkehr an, forderte aber vor allem sofortige und auch langfristige Investitionen beim Personenzugverkehr. Camille Droste, Generalsekretär der UGT-Gewerkschaft, gab allen öffentlichen Institutionen die Schuld an den miserablen Zuständen beim Schienennetz und beim Zugverkehr mit all den Unfällen, chronischen Verspätungen und Zugausfällen. Die Demo ging von der Estación de Francia, das ist einer der größten Bahnhöfe hier in der Stadt, los und endete auf der Plaza San Jaume. Die linksradikale Mini-Partei KUB war auf beiden Demos vertreten. Auch diese Gruppierung erklärte, dass allein die Unabhängigkeit das Problem des Zugverkehrschaos lösen könne. Wohnhölle Barcelona. Der Investitionsfonds Terror auf dem Wohnungsmarkt in Barcelona geht weiter und weiter. Eine neue Wohnhölle hat sich seit einiger Zeit schon für die Mieter und Mieterinnen des sogenannten La Papayona-Hauses aufgetan. Das schöne Gebäude mit der Jugendstilfassade im Eschample-Viertel der Stadt ist in den Besitz eines holländischen Immobilienfonds geraten, dessen Name schon Angst einflößt. New Amsterdam Developers. Genauso viel Horror erzeugt das Geschäftsmodell dieses Abzockerfonds. Co-Living soll dort entstehen. Das heißt, das Gebäude mit 14 Mietparteien, von denen bereits 7 rausgeekelt wurden, soll in Zimmer zerstückelt werden, von denen jedes für 1.500 Euro Miete kosten an Ausländer und Touristen vermietet werden soll. 7 Wohnungen werden also noch von echten Barcelona-Menschen bewohnt und die sollen raus. Da ist zum Beispiel Frau Marga Aguiler. Die ist 62 Jahre alt, sie lebt mit ihrem 89 Jahre alten Vater seit 31 Jahren in dem Haus zur Miete. Im August 2024 hatte sie die Kündigung des Mietvertrages als Burofax, als Telefax bekommen. Seitdem kämpft sie gegen ihren Rauswurf. Andere Mieter wohnen schon seit 60 Jahren in dem Haus, dessen Fassade ein wunderschöner Schmetterling aus Mosaiksteinen ziert. Das Haus liegt in einer der vom Spekulationsfonds heiß begehrten Zonen der Stadt zwischen Plaza España und der Bibliothek Joan Miró. Hier haben die internationalen Spekulationsfonds im vergangenen Jahr ihre Präsenz um 70% erhöht. Laut Anwohnerverein haben sie ganze Wohnblocks aufgekauft. Das Kiezleben, das Gefühl, in einem von Nachbarn, Bekannten, Freunden, also von echten Menschen bewohnten Stadtviertel zu leben, schwindet dahin. Die zum Teil alten Mieter müssen sich jetzt das Viertel mit Start-ups, Coworking Spaces, Co-Living und all dem englischsprachigen Horrorkram abfinden, der ihren Lebensbereich unterwandert. Die Mieterin Marga soll nun am 11. März zwangsgeräumt werden. Marga will natürlich drinbleiben. Sie ruft alle zum Widerstand auf. Also, Hörerinnen und Hörer, hingehen, protestieren, Zwangsräumung scheitern lassen, Spekulationsfonds vertreiben bzw. verbieten. Barcelona, Hauptstadt des Verbrechens. Die Kriminalitätsrate in der katalanischen Hauptstadt sei nach Angaben des lokalen Sicherheitsrates, Junta Local de Seguridad, im vergangenen Jahr 2025 um 7% gesunken. Dies aufgrund des Rückgangs bei Eigentumsdelikten und deren verschiedenen Kriminalitätsformen, etwa Raub und Diebstahl. Diese Deliktart bildet die Hauptkriminalitätskategorie in der Stadt. 85% aller in Barcelona begangenen Delikte haben also mit Raub und Diebstahl zu tun. In 60% aller Fälle, so die Rathausstatistiker, bemerkte das Opfer den Diebstahl erst nach dessen Ausführung. Also, ach du Schreck, wo ist denn mein Handy? Oh, wo ist denn meine Brieftasche, meine Uhr etc. geblieben? Diese Art von Kriminalität sei, so Bürgermeister Colboni, um 7,6% zurückgegangen, von 94.473 auf 87.321 Fälle. Die Dunkelziffer dürfte hier natürlich noch viel, viel höher liegen. Viele Leute melden Diebstähle erst gar nicht, weil sie wissen, das kriegen sie nie zurück. Insgesamt sei die Kriminalität im Jahr 2025 um 6,1% gesunken, so der Bürgermeister voller Stolz. Andererseits gäbe es andere Deliktarten, die angestiegen seien. etwa Drogendelikte, Messerangriffe und sexuelle Angriffe bzw. sexuelle Aggressionen. Unsere Arbeit zur Reduzierung der Kriminalität in der Stadt zeigt Erfolge, so der Bürgermeister. Und Núria Parlon, die Innenministerin der Autonomie Kataloniens, erklärt, endlich wird unsere Arbeit zur Reduzierung des Verbrechens Realität. Die Kriminalität ist neben der Wohnungsnot das zweite große Thema auf der Angst- und Sorgenskala der Bürger und Bürgerinnen hier in Barcelona. Über die Intensivtäterkriminalität erklärte Frau Parlon, dass es durch den Abschreckungseffekt aufgrund des Plans Campai bei Straßenraubintensivtätern und dem Plan Daga, das heißt Dolch, zu einem spürbaren Rückgang dieser Verbrechensart gekommen sei. Die fünf berüchtigsten Intensivtäter bei Straßenraub mit Gewalt seien bereits im Gefängnis. Man hat jahrelang gebraucht, um die Dinge festzumachen. Diese High Five hätten allein 350 Vorstrafen bzw. Verhaftungen auf dem Kerbholz. 470 Intensivtäter seien 4001 Mal verhaftet worden. Ihnen werden 9726 Straftaten zur Last gelegt. Hier soll laut Rathaus eine Strafverschärfung Abhilfe schaffen. Messerangriffe seien hingegen um 23% und Sexualstraftaten um 4,4% angestiegen. Sturmschäden in Barcelona. Ein Todesopfer ist aufgrund der Stürme der vergangenen Woche in Barcelona zu beklagen, als das Dach einer Industriehalle von einer Sturmböe hochgerissen wurde und dann auf die Straße stürzte. Eine 46-jährige Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Hospital Krankenhaus Valdebron verstarb. Seit Tagen schon hatten die Behörden Sturmwarnungen per Handybotschaft an die Bevölkerung verschickt und auch in allen Informationsmedien verbreiten lassen. Warnstufe Rot, Warnstufe 1 war ausgerufen. Auch der Zivilschutz war in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Gewerkschaft UGT, UGT verlangte andererseits eine Veröffentlichung der Katastrophenschutzprotokolle für private Betriebe. Man vermutet, so die Gewerkschaft, dass viele Arbeiter und Angestellte entweder nicht ausreichend von ihren Arbeitgebern informiert worden waren oder sogar zur Arbeit verpflichtet worden waren, obgleich dies aufgrund der Sturmwetterlage gefährlich war. Barcelona, con los motores en marcha, Niemandsland. Sí, dale, dale, Contrabanda FM, aquí estamos en un estricto directo con todas las máquinas en marcha, Niemandsland. Barcelona, Hauptstadt der Strafgelder. Am 15. Februar trat der neue Strafgeldkatalog der sogenannten Ordenanza de Civismo des Rathauses von Barcelona in Kraft. Der Text wurde zuletzt 2006 neu revidiert und betrifft das Benehmen bzw. das schlechte Benehmen und Verhalten auf den Straßen und Plätzen dieser Stadt. Dabei wird es in Zukunft für sogenanntes unzivilisiertes Verhalten in öffentlichen Räumen zum Teil empfindliche Strafen geben. Die große Neuheit im Strafgeldkatalog: Hundepisse muss ab sofort mit einer Wasserflasche nachgespült werden. 300 € Bußgeld wird hier bei Nichtbeachtung verhängt. Dann die Klassiker: Alkoholkonsum auf der Straße. Wer mit einem Bierglas auf dem Bürgersteig vor einer Kneipe sitzt oder mit der Whiskyflasche in der Hand durch die Gegend torkelt, kann bis zu 1.500 € loswerden, wenn ein Polizist natürlich in der Nähe ist und das ahndet. Besonders wenn Kinder oder Minderjährige in der Nähe sind. Auch das Organisieren von Saufrouten durch die Kneipen der Innenstadt, wie gerne im Internet angeboten, wird mit bis zu 3.000 € Bußgeld bestraft. 750 € kostet ab jetzt das Urinieren auf offener Straße, wenn es an sogenannten sensiblen Punkten oder Orten geschieht, wie engen Gassen, Vergnügungszonen oder an Orten, wo öffentliche Toiletten in der Nähe sind. 750 €, peng. Das Besprühen von Häuserwänden, Türen und so weiter mit Spraydosen, oft auch Graffiti genannt, wird ab sofort sehr drastisch bestraft. Die Strafgeldbeträge können je nach Schaden in die Tausende gehen, denn die Reinigungskosten werden den Sprühern ebenfalls aufgebrummt. Auch kann man einzelne Sprüher dazu verpflichten, den Dreck dann selber zu entfernen. Und schließlich natürlich die Klassiker Exhibitionisten und Schreihälse, Peniszeiger, dann auch Kleidungsstücke und Elemente, die Geschlechtsorgane zur Schau stellen. Man denke hier an die Jugendlichen oder jungen Menschen, die mit Plastikpenissen auf dem Kopf geschnallt durch die Straßen ziehen, ja, und irgendwelche Parolen rufen, wenn es einen Junggesellenabschied gibt. Oder die kommen dann aus Litauen, aus Irland, aus Dänemark hierher, natürlich auch Spanier und Spanierinnen, und ziehen dann durch die Innenstadt und feiern, wie gesagt, den Junggesellenabschied. Also Kleidungsstücke und Elemente, die Geschlechtsorgane zur Schau stellen. Und noch eine Neuheit bzw. Neuversion eines alten Verbots. Mit nacktem Oberkörper durch die Straßen zu gehen, ist jetzt verboten, es sei denn, man befindet sich am Strand. Hier drohen 300 Euro Strafgeld. Und schließlich der Schocker für die Giris, die Touristen. Strafgelder müssen von dieser Menschengruppe ab jetzt sofort bezahlt werden. Da geht nicht mehr mit, wir werden das später überweisen, aus dem Ausland und so weiter, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass ca. 80% des Geldes niemals überwiesen wird, sobald man über die Landesgrenzen davon ist. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Thema Stadtpolitik. Die Partei Barcelona en Comú, der früheren Bürgermeisterin Ada Colau, eine Alternativ- bzw. Linkspartei, bereitet sich auf den Wahlkampf um das Rathaus im Jahr 2027 vor, im nächsten Jahr. Zwei Kandidaten bringen sich hier in Stellung. Da ist einmal Gerardo Pisarello und ein gewisser Bob Pop, das ist ein Künstlername. In dieser laufenden Woche sind alle Parteimitglieder aufgerufen, für einen der Kandidaten zu stimmen. Am Freitag nach Redaktionsschluss diese Woche wird der Sieger dann feststehen. Pisarello war bereits unter Frau Ada Colau der zweite Bürgermeister, der Segundo de Alcalde. Und der Kommunikator Bob Pop, wie gesagt ein Künstlername, ist eine Art Quer-LGTB und so weiter Aktivist. Thema mentale Gesundheit. Die Zahl der Arbeitnehmer, die aufgrund einer Krankheit von ihrem Arbeitsplatz fernbleiben, ist in den letzten 10 Jahren in Katalonien fast auf das Doppelte angestiegen. 2017 waren es 1,3 Millionen, 2024 schon 2,3 Millionen Krankschreibungen pro Jahr. Diese Zahlen hat die staatliche Sozialversicherung jetzt herausgegeben. Katalonien zählt ca. 3,8 Millionen Beschäftigte. Auffällig, so die Gesundheitsbehörde, sei der starke Anstieg von sogenannten mentalen Krankheiten. Dieser Anstieg ist naturgemäß mit steigenden Problemen in den Unternehmen und steigenden Kosten für die Krankenkassen und die Arbeitgeber verbunden. Die Krankschreibungszeit bei sogenannten mentalen Krankheiten wie Depressionen etc. liegt bei durchschnittlich 81 Tagen. Das ist viel mehr als bei anderen Krankheiten im Vergleich. Für Bandscheiben, Arthrose etc. liegt sie bei 52 Tagen. Ein weiteres Problem sind dann noch die langen Wartezeiten für eine Überweisung zum Facharzt oder überhaupt für eine Diagnose. Bei Traumatologie etwa sind das 188 Tage, Urologen 167 Tage und so weiter und so weiter. Ein Elend im öffentlichen Gesundheitswesen. Sprachenkampf in Katalonien. Die Fraktion der katalanischen Republikaner von ERC, Esquerra Republicana de Catalunya, im Stadtrat forderte diese Woche mehr Sprachkurse in Katalanisch für Migranten und Migrantinnen. In der Kommission für soziale Rechte bemängelte ein Sprecher von ERC den starken Rückgang von Sprachkursen für in Barcelona lebende Ausländer, die sich in die Arbeitswelt integrieren sollen oder wollen. Die von der Zentralregierung angekündigte Regulierung von Ausländern ohne gültige Aufenthaltserlaubnis, ohne gültige Papiere etc. würde in Barcelona ca. 24.000 Personen betreffen. Ein Kriterium für die Regulierung des Status bei Migranten ohne Papiere ist die sogenannte Arraigo genannte Verwurzelung in der Gesellschaft. Ohne Sprachkenntnisse ist das schwer zu beweisen bzw. nachzuweisen. Ausländer bzw. Migrantenorganisationen beschweren sich seit langem schon darüber, dass bei den Katalanischsprachkursen die Nachfrage viel, viel größer als das Angebot sei. Die Generalitat fordert einen Sprachkurs von mindestens 45 Unterrichtsstunden, um den Arraigo, also die Ansässigkeit, Verwurzelung hier in Katalonien nachzuweisen. Ohne diesen Nachweis gibt es keine Arbeitserlaubnis und keine Meldeerlaubnis für eine Wohnung. Barcelona, noch einmal Hauptstadt des unzivilisierten Verhaltens. In Barcelona ein paar Tage so richtig die Sau rauslassen, das kann, wie gesagt, jetzt teuer werden, wie vorhin bereits im neuen Verhaltenskatalog der Ordenanza beschrieben. Zum Schluss also noch ein paar Zahlen. Im vergangenen Jahr gab es laut Guardia Urbana Polizei 422.798 Zwischenfälle bzw. Notrufe auf dem Notruftelefon 112 der Polizei. 25% davon Störungen im sogenannten Zusammenleben, 5% mehr als im Vorjahr. Die Anwohner beschweren sich dabei wie immer über die gleichen Sachen. Lärm, Schmutz, Belästigungen aller Art, Alkoholexzesse vor ihrem Haus, Massensauferei auf Plätzen und Straßen, Hundekot, Kneipenkrach und so weiter. Am meisten beschweren sich die Anwohner aber über den ambulanten Alkoholverkauf und Konsum in der Öffentlichkeit. Auch Urinieren an Hauswänden und in Hauseingängen gehören hier zu den Streitpunkten. Bürgermeister Colboni erklärte gestern, dass die einzigen, denen der neue Strafgeldkatalog nicht gefallen werde, diejenigen sind, die ohne sich zu schämen ihr unzivilisiertes Verhalten in der Öffentlichkeit ausleben. Und die letzte Meldung betrifft noch einmal die Wohnhölle Barcelona. Auf der Berlinale in Berlin wurde ja eine katalanische Serie zum Thema Gentrifizierung im Stadtviertel Raval vorgestellt und auch die Wohnungsnot der Bürger und das Verdrängen der Menschen, die dort traditionell leben. Also, Wohnhölle Barcelona, 90% aller in einem Sozialbericht Informe Social de Catalunya 2025 befragten Bürger und Bürgerinnen in Katalonien geben an, dass das Wohnungsproblem ihnen sehr bis große Probleme bereitet. Der Bericht wird von der Landesregierung Generalitat herausgegeben und zeigt, dass die Wohnkosten in Katalonien in den letzten 25 Jahren um 129% gestiegen sind und dass die Hälfte aller Mieter mehr als 40% ihres Gesamteinkommens für das Wohnen ausgeben müssen. Wohnhölle Barcelona. Und hier enden die Barcelona-Nachrichten, meine Damen und Herren. Jo. Und das war's für heute. Wir sind ans Ende unserer Niemandsland-Sendung angelangt. Fürs Kino reicht es heute leider nicht. Dafür beim nächsten Mal wieder umso lieber und umso mehr. Agur, tschüss, adeo, sagt ihr Detlef Jeskatz. Werden Sie fröhlich, bleiben Sie glücklich und kämpfen Sie weiter für eine bessere Welt. Jo! Niemandsland, 94 FM, Kontrabanda. Kriegt die Szene Licht. Und wenn später alles gut geht, dann bringen wir uns Glück. Falls es mit uns mal nicht mehr läuft, fordern wir es vielleicht zurück. Es kommen dunkle Tage, blind tasten wir voran. Wir versuchen es mit Worten, es wird kompliziert. Und dann reden wir alles kurz und klein, also fall nicht auf mich rein. Oh,